Aus Anlass des 5. Todestages von Kim Jong-il sind beim verehrten Marschall Kim Jong-un Telegramme und Briefe von den Parteien und Persönlichkeiten vieler Länder eingegangen. Unter ihnen sind das ZK der Demokratischen Arbeitspartei Spaniens, der Vorsitzende des ZK der KP Nepals, Vereinigung, der Vorsitzende des ZK der Partei Kommunisten Russlands, der Vorsitzende des Obersten Rates der Neuen Sozialistischen Partei Rumäniens, der Generalsekretär der Afrikanischen Demokratischen Vereinigung der Demokratischen Partei Guineas, der Generalsekretär der Sozialistischen Partei Senegals, der Vorsitzende der Arbeitspartei Brasiliens und der Sekretär für internationale Fragen dieser Partei, der gemeinsame Vorsitzende des Rates des Kim Il-sung Kim Jong-il-Fonds, der Generalsekretär des Internationalen Anti-Imperialistischen Koordinationskomitees und weitere Parteien und deren Führer, hochrangige Persönlichkeiten der politischen, gesellschaftlichen, militärischen und wirtschaftlichen Kreise von vielen Ländern wie Syrien, Malaysia, Mali, Nigeria, Mexiko, Venezuela, Deutschland, Großbritannien und den USA sowie die Vertreter der internationalen Organisationen, der Sozioideologie-Studienorganisationen und der Gesellschaften für die Unterstützung der Wiedervereinigung Koreas und die Freundschaft mit der TVRK. In den Telegrammen und Briefen betonten sie, dass Kim Jong-il, der sich unvergängliche Verdienste um den Sieg der sozialistischen Sache und die Sache für Souveränität der Menschheit erworben habe, in den Herzen des koreanischen Volkes und der progressiven Menschen der Welt fortlebe. Sie gaben ihrer Überzeugung Ausdruck, dass das koreanische Volk noch größere Erfolge im Kampf für die glänzende Fortsetzung und Vollendung der Sache von Kim Jong-il unter der Führung des verehrten Marschalls Kim Jong-un erzielen wird. An das ZK der Partei der Arbeit Koreas richteten das ZK der Volkspartei Kambodschas, das Sekretariat des Politischen Ausschusses des ZK der Angolanischen Volksbefreiungsbewegung und der Generalsekretär der KP Australiens Telegramme.